Lektion 7, Übung 6. Guten Tag. Mein Name ist Laval, Weidrich AG. Ich möchte zu Herrn Meier. Herr Meier mit EI, AI oder mit AY? EI. Ich glaube mit EI. Ah ja. Also Herr Meier, Christoph Meier mit EI, Zimmer 026. Einen Moment bitte. Ich sage ihm Bescheid. Herr Meier telefoniert gerade. Er ist sicher gleich fertig. Sie können ja schon mal zu seinem Büro gehen. Es ist gleich hier unten im Erdgeschoss. Gehen Sie hier links den Korridor bis ans Ende, dann rechts. Die zweite Tür auf der linken Seite, das ist das Büro von Herrn Meier. Guten Tag, mein Name ist Harder. Ich habe einen Termin mit Herrn Meier im Vertrieb. Oh, gerade ist eine Besucherin bei Herrn Meier. So? Na, ich geh mal hin. Ist das in Ordnung? Ja. Ach, ich glaube, es ist doch nicht Herr Meier mit EI. Es ist wohl Herr Meier, also Meier mit AI. Herr Meier in der dritten Etage. Oder vielleicht doch Herr Meier mit AY in der vierten Etage? Ich rufe mal an. Moment bitte. Hier ist Frau Laval für Sie. Ja, in Ordnung. Sie haben recht. Herr Meier mit AI, Projektabteilung, Zimmer 314. Ah ja, hier die Treppe hoch, nicht wahr? Am besten Sie nehmen den Aufzug. In der dritten Etage gehen Sie links. Zimmer 314 ist auf der rechten Seite. Ja, das geht schneller. Ach Thomas, geh doch mal mit Frau Laval zu Herrn Meier in die dritte Etage. Herr Meier weiß Bescheid. Danke, das ist nett.